Im Januar 2005 bin ich 11 Jahre alt und bekomme nun den gleichen Hartz-IV-Satz wie ein Säugling, nämlich 207 Euro. Die Staffelung der Altersgruppen, die es vorher gegeben hat, ist abgeschafft. 2,27 Euro pro Tag sind vorgesehen für Essen und Trinken. Wolfgang Clement veröffentlicht im Bundesarbeitsblatt einen Text, in dem es heißt: Wir haben unsere Reform unter hohem Zeitdruck und mit großem Tempo auf den Weg gebracht. Die Agenda sei gerecht. Denn es gibt nichts Ungerechteres als unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Einen Monat später gibt das Kieler Institut für Weltwirtschaft, das jahrelang für Arbeitsmarktreformen lobbyiert hat, eine Studie heraus, in der es um Arbeitsanreize der Agenda 2010 auf dem deutschen Arbeitsmarkt geht. Die Schlussfolgerung? Wahrscheinlich wird alles keine signifikanten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Und im Mai des gleichen Jahres verliert die SPD die Wahl in Nordrhein-Westfalen. Eine Strafe für die Agenda 2010. Schröder entscheidet, dass es Neuwahlen geben soll. Er weiß, dass er Vertrauen verloren hat. Im September 2005 verliert er die Wahl. Allerdings knapp. Einen Prozentpunkt hinter der CDU, sodass er am Wahlabend im Fernsehen noch davon überzeugt ist, die Regierung stellen zu können.